Radio T. Achtung, Achtung, es folgt eine wichtige Durchsage. Meine Damen und Herren, willkommen zur größten Samstagabendshow im deutschen Radio mit ihren Weltstars und ihrer Musik. Ich bin Kai Emling, ihr Gastgeber. Hallo nach Österreich, hallo auch in die Schweiz. Oh, was? Wie? Ah, wie ich gerade höre, ist heute ausnahmsweise kein Kaffee da. Das tut mir so leid. Doch schauen wir uns die Kontrahenten an. In der linken Ecke der Herausforderer mit 1,95, doppelt so groß wie seine Freundin. Haut er vielleicht eine Kelle? Der langzeitzockende, programmierende Autotuner ohne Stoffhosen und zukünftige Pianist aus dem Westen, in den er einst getötet ist. Apok der Graue! Ihm gegenüber sitzen 1,70 gemeine Kompaktheit, ungeschlagen seit 4 Sendungen und hat bisher jeden Gast vernichtet. Seine Heiligkeit Dobby, der gewalttätige Hauself. Hallihallo. Morgen. Guten Tag. Ja, sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Na, ich bin hier im Radio, um halt einfach mal Geld zu verdienen und ein Star zu werden. Ich folge der Kaffeeklatsch-Serie und freue mich, Gast zu sein und hoffe einfach, einen guten Beitrag zu leisten und ein bisschen in mein Leben Einblick zu gewähren. So ein Käse. Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir haben ja vorhin überhaupt festgestellt, dass du den Mist noch nie angehört hast. Doch, ich bin natürlich total unbefangen dadurch. Das macht mich objektiv und je nachdem muss man immer etwas Abstand haben zu dem, was man macht. Da ist man wirklich gut. Und ich habe die erste Sendung verfolgt und war begeistert und freue mich heute hier Gast zu sein. Das klingt auch überhaupt nicht gelernt. Heute haben wir so ein bisschen Hip-Hop-Biss und ja, so ein bisschen Soul auch, ne, und so. Und das ist wieder mal der Beweis, dass der Gast nur Alibi ist, weil Apok hat eigentlich überhaupt keine Verbindung zu Hip-Hop, ne? Ach doch, früher haben wir oft Hip-Hop angehört, haben Basketball gespielt und waren gut in der Szene unterwegs, aber mittlerweile ist das abgeklungen. Aber ich denke, ich kann euch auf jeden Fall ein bisschen Einblick in das Thema Hip-Hop gewähren. In die guten alten Zeiten? Genau. Die Good Old Times, genau. Da haben wir nämlich hier sowas, hört mal. So, für die Lockerheit habe ich ja was. Ach du, Jörg darf uns nicht sehen. Jörg darf uns nicht sehen. Das ist ungeil. Es sind keine offenen Getränke im Studio erlaubt. Was ist er denn? Da sitzt er, da drüben. Ja. Wir können ja dann mal klopfen. So, Prost, oder? Prost. Prost. Prost. Und? Never knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Was ist denn so ein Lied? Was ist denn das? Mr. Randall, das kennt sogar ich. Mr. Randall? Ja, sehr, sehr geiler Song. Haben wir früher viel angehört, auf Parkbänken und in Parks mit Autos davor geparkt. Und das ist schön chillig. Habt ihr Omis dabei die Handtasche geklaut? Oder? Nein, wir haben sie nur verprügelt und liegen lassen, Geld ausgeraubt, was man als Gangster Hip-Hopper natürlich immer so macht. Ja, ja, ja, war ja viel die Gangster. Weißt du noch, als wir im IOZ waren, zum Gravediggers-Konzert? Nee. Nee? Gut. So krass war die Zeit. So krass, ja, ja. So krass. Alter. Genau, keine Erinnerung mehr daran verschwendet. Wir leben doch im Hier und Jetzt. Wer ist denn Mr. Randall und warum singt man über ihn? Mr. Randall ist ein Obdachloser. Das ist übrigens Arrested Development. Also die Band und das Lied ist Mr. Randall. Ja. Mal ein cooler Text, so selbst bei Hip-Hop. Gibt's das? Soll es ja mal geben, ne? Ja, oder hat's gegeben, ist ja jetzt. Nee. Machen die überhaupt noch was? Arrested Development hat schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, das, keine Ahnung, was genau was machen. Wie gesagt, das ist jetzt schon gefühlte 10 Jahre her. Ich fürchte noch viel länger, oh mein Gott. Das ist so furchtbar lange. Ja, als rauchender Hip-Hop-Fan vergeht die Zeit natürlich viel langsamer. Weißt du wirklich nicht mehr, wo wir im AZ waren? Ich war so stoned, ich konnte nicht mehr gehen. Und dann sind wir aber doch irgendwie dahin. Ja, wahrscheinlich habt ihr mich einfach liegen lassen und ich war stoned da als ihr. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann mich aber nicht mehr entsinnen, wie wir hingekommen sind oder wie wir weggekommen sind. Mit dem Lars. Mit dem Lars. Zu dritt sind wir dahin. Das ist ein gutes Beispiel, dass Drogen keine Lösung sind. Also nicht mal zum Konzert hingehen. Also nee, Drogen sind ganz mies. Wir sind ja gegen Drogen. Wir sind generell gegen Drogen. Ich war auch mal in so einer Hip-Hop-Crew. Du warst in einer Hip-Hop-Crew? Ja, 12-Inch-Crew ist sie früher. Ha. Und da verbinde ich auch schöne Zeiten so mit im Proberaum rumhängen, Platten hören. Ah. Aber es war ja so Deutsch-Hip-Hop, wenn man das immer so 90er Jahre. Na, wir haben halt mit so einem Kram angefangen. Und also bevor so Drum and Bass losging, genau. Hip-Hop angehört. Nicht wahr, Gast? Ja, genau. Mhm. Du hast dann noch Musik mit, ne? Ich habe auch ein paar Lieder mitgebracht, die teilweise jetzt nicht unbedingt Hip-Hop direkt sind, aber es ist ein bisschen moderner und es ist ein bisschen anders, ein bisschen R&B und ein bisschen mit der Jazz-Note, einfach okay. Um das, ich meine, die ganzen alten Hip-Hop-Kamellen, die haben wir eh schon alle im Kopf und dann... Da bin ich ja gespannt und zur Not können wir es wegschneiden! Yeah! Yeah! Im Sommer habe ich ein Lied für ein Mädchen geschrieben, deren Kühltruhe kaputt war. Das ging so. Du bist Uptown Girl, she's been living in the Uptown Girl. Cypress Hill? Ja. Hier, erzähl doch mal. Bist du in den Westen abgehauen? Warum eigentlich? Und warum bist du so oft wieder da? Kannst du über Chemnitz ablästern? Ich habe Bindungsängste und deshalb komme ich immer oft wieder hierher zurück. Abgehauen bin ich damals eigentlich nur, war ja keine Flucht in dem Sinne, sondern nur aus rein materiellen Gründen. Der schnöde Mama und der schnöde. Immer den Geld hinterher, ne? Wahnsinn. Nee, in Wirklichkeit ist es durch Studium einfach passiert, so wie viele Studenten. Und hast dann also studiert? Bleibt man auf dem Trip einfach hängen, weil es der einfachste Weg ist und... Ja, mittlerweile sind wir da schon gefühlte 6, 7, 8 Jahre. Krass. Hat also mit den Drogen noch nicht nachgelassen, wie ich merke. Und fühlen uns da aber natürlich nur mittelmäßig wohl. Und das ist auch der Grund, warum wir oft und regelmäßig wieder zurückkommen und die Zeit hier genießen. In die Heimat. Ja, in die kalte Heimat, wie man heutzutage sagen muss. Weil wir in Köln haben ja da das mediterranste Klima in Deutschland, soweit ich weiß. Mhm. Und hier in Chemnitz ist das ist der nicht, schönste Winter. Ist da nicht Föhn? Föhn? Nee, Föhn. Ja, ich müsste meine Freundin fragen, die föhnt sich regelmäßig. Ich weiß nicht, ob da ist doch so ein warmer Wind. Ich dachte irgendwie, deshalb ist das Klima dort so. Ah, das ist wahrscheinlich nur eine PR-Aktion von den ganzen Kraftwerken, die da stehen, um zu erklären, warum es da wärmer ist. Ich weiß es nicht. Ich habe noch niemanden mit Föhn da gesehen. Und Föhn! Also, es sind auch keine Palmen und auch keine Orangen. Aber es gibt Papageien. Also ich stand auf deinem Balkon und habe dort einen Schwarm Papageien gesehen. Jetzt genau. Erzähl mal was von den Papageien. Das geht auf einen langen Mythos zurück. Offensichtlich hat irgendwann mal jemand einen grünen Papagei verloren, freigelassen oder einen Flieger mitgebracht und dann in Köln einfach freigelassen. Der hat sich da so wohl gefühlt und hat da eine ganze kleine Kommune gegründet. Und zum Glück hat er keine Tiger mitgebracht. Ja, wir wissen es nicht. Kann ja sein, in den Wäldern rings um Köln herum, um den Grüngürtel, der wirklich sehr schön ist, ob da wilde Tiere leben, ich weiß es nicht. Aber traut sich niemand hin. Die Papageien kommen auf jeden Fall, die gibt es in Köln, es gibt da so einen Schwarm und die fliegen da auch rum, die sind zu sehen, auch von Touristen. Leben noch? Ich hoffe, die leben noch. Die überwintern. Die überwintern da auch. Die gibt es da, ja genau. Also verrückte Sache. Ein riesiger Schwarm. Mittlerweile ist das eine richtige kleine Gemeinde geworden. Ja. Hier, machen wir gleich das nächste Lied an. Choose the sword and you will join me. Choose the ball and you join your mother in death. You don't understand my words, but you must choose. Was haben wir denn da? Da haben wir hier GZA und Genius. GZA und Genius, ja. Das kommt jetzt gerade in meine Erinnerung hoch. Ich muss überlegen. Der kommt gleich noch. Das kommt auch vom, ich glaube, vom Rico seiner Seite. Ja, irgendwie auf jeden Fall. Wait for is the sky blue belly kid in 83 rock tailors. My Memorex perform tape decks. My own phone sex. Watch out for Haiti bitches. I heard they throw hex. Yo, Wuho platoon is filled with raccoons. Corner sitting wine, niggas sipping apple boom. This ain't a white cartoon, cause I be ducking crazy space. The kid hold white shit like Black's rock, ashy legs. Why is the sky blue? Why is water wet? Why did Judas rat the Romans while Jesus slept? Stand up, you're out of luck like two dogs stuck. Iron Man be sipping rum out of Stanley cups. Unflammable, Noriega, aiming nozzles. Stay windy in Chicago, spine tingle, mind boggles. Kangos and rainbow colors, promoters try to hold dough. Give me mine before Poe, wrap you up in so-and-so. I ran the dark ages, Constantine the Great, Henry the Eighth, built with Genghis Kong and red suede while he dawned. I judge wisely, as if nothing ever surprised me. Lounging between two pillars of ivory, I'm lively. My dome piece is like building stones in Greece. My poems are deep from ancient thrones I speak. I'm overwhelmed as my mind roams the realm. My eyes the visions, memory is the film. Others act subtile, but they fragile above cloud. They act wild and couldn't grudge a crowd. No matter how loud they get, though they growl and spit, clutch their fists and throw up signs like a crip, and throw all types of fit. I leave them split like ass cheeks and rag pussy. Hey yo, lit. Camouflage chameleon, ninja skill in your building. No time to grab the gun, they already got your wife and children. A hit was sent from the president to raid your residence, because you had secret evidence and documents on how they raped the continents. Enlist the prominent, dominant Islamic, Asiatic, Black, Hebrew. The year 2002, the battle's still with the wound. 6 million devils just died from the bubonic flow of the Ebola virus under the reign of King Cyrus. You can see the weakness of a man right through his iris. Unlawed you snakes get thrown in boiling lakes of hot oil. Uncoils your skin, chicken heads getting slim like olive oil. Only plant the seed deep inside fertile soil. Fortified with essential vitamin and minerals. You just got for breaking stuff and cloud inside my pillow. Rolling with the lamb, 12 tribes, 144,000 chosen. Protons, electrons always cause explosions. The banks of G, all cream downs are back. Money feet good, opposites off the set. It ain't hard to see, my C's need guard degree. I got mouths to feed, unnecessary beef is more cows to breed. I'm on some tax-free shit by any means, whether bound to hit scheme or some counterfeit cream. I learned much from such swift cons to run scams. Veterans got their game spiced like ham, and from that, sons are born and guns are drawn. Clips are fully loaded, and then blood floods the lawn. Disciplinary action was a fraction of strength that made me truncate the length one tenth. Whoop the stump, tweeters hiss like air pumps. RZA shaped the track, niggas caught razor bumps. Scar trying to figure who invented this unprecedented opium scented, dark tinted. Now watch me blow him out of shoes without clues, cause I won't hesitate to detonate them short fuse. Ich möchte jetzt in eigener Sache eingreifen, einfach mal in diese Show. Hm? Na? Eingreifen? Einfach mal eingreifen. Nein. Und wirklich kundtun. Was? Ich möchte jetzt, dass es auch Stille herrscht. Hm? Einfach Stille herrscht. Hm? Und möchte, dass ihr wirklich mal drüber nachdenkt. Nachdenken. Über einen Satz. Satz? Hm? Es gibt nur einen Rudi Völler. Alter. Ah. I pledge allegiance to the hip hop. I break it down to the bone gristle. Ill speaking, scud missile, heat seeking. Johnny Blazing, nightmares like Wes Craven. Niggas gunning, my third eye seen it coming before it happened. You know about them fucking statin kids, they smashing everything, huh? In any shape, form, or fashion. Now everybody talking about they blasting. Is you busting still or is you flashing? Talking out your asshole. You should have learned about the flowing PZ Afro. to Callion Stallion. Chinky eyes, snot nose. From my naps to the bunion on my big toe. I keeps it moving. Know just what the fuck I'm doing. Rap insomniac. Clean to catch a nigga snoozing. Slip the car. Ich sage immer, Informatiker sind die Fleischer des 21. Jahrhunderts. You know I stay burning to a third degree. Sneaky ass alley cat, top pedigree. The head toucher. Industry party bum rusher. You don't like it, dick up in your fuck ya. Und ich glaube, zu der Zeit haben wir auch überhaupt nicht verstanden, was die da singen. Es war einfach nur. Nee, cool. Heute waren, nicht. Das verstehe ich ja, wollte gerade sagen, das verstehe ich auch heute nicht. Nee. Also immer mal ein Bröckchen, aber. Ja. Und es geht einfach nur ums. Motherfucking. Es geht ums Kopfnicken. Und wenn wir uns jetzt sehen könnten im Radio, dann würden wir jetzt. Na, wir sehen uns ja am Radio. Na, natürlich. Und die Zuhörer sitzen bestimmt auch in der Schweiz und in Österreich, kopfnickend vor den Empfangsgeräten. Weltweit. Also, ich hab's in Köln empfangen können übrigens. Na, über die virtuelle Datenleitung natürlich. Und damit kann man eigentlich ziemlich viel empfangen und müsste eigentlich überhaupt keinen Gedanken mal machen, wo es herkommt, außer es kommt aus der Dose. Man merkt, weißt du, du bist Informatiker, weißt du? Du haust mit Fachbegriffen so um dich, weißt du, Dose, DSL. Und DSL und boah, also es ist schon. Und kommt. Muss schon, ja, muss ein bisschen mehr erklären dann am besten. Also ich will nee, ach, muss auch nicht. Nee. Das sind hier Gegenserklären eigentlich. Das ist ein erklärtes Unerklärradio. Wir behaupten einfach, oder? Ja, wir behaupten ein Behaupterradio. Spitting words, plus semi-automatic slurs. Peep the graphic, novel from the genie bottle. Hit the clutch, shift the gear now, full throttle. Time to bungee, to the next episode. I keeps it grungy, hand on my nutsack. And spitting lungies, out of whack, nigga that. Don't understand the fact, when they come to rhythm tracks. I don't know how to act, real rap from the stack. Killer Hill Projects, how to be exact. Break it down, all in together now. Things are getting good, looking better now. Der Raab macht ja jetzt eine Politikshow. Was? Macht er das? Ja, Raab macht eine Politikshow. Das passt auch ganz gut, finde ich, weil er ist schon lange nicht mehr witzig und überhaupt nicht interessant. Da kommen wir auch gleich zur Rubrik schon gehört. Habt ihr denn schon gehört, dass Disney LucasArts übernommen hat? Hab ich heute gelesen. Hab ich gestern und vorgestern. Dann hat Mickey, I am your father. No! Dafür, dass ich Star Wars im Moment noch nie wirklich alle 27 Teile gesehen habe. Er hat noch, Leute, er ist Informatiker. Nee, das ist und er hat noch nie Star Wars gesehen. Ich habe es immer in Teilen gesehen. Ich habe jetzt den Teilen hat er es gesehen. Den vierten, aka ersten Teil jetzt mal wirklich im Ganzen auch gesehen und sogar am Stück verstanden. Hier, jetzt mal Ruhe, ihr habt noch mehr Meldungen erstmal, ja? Die Gäste reden hier einfach in Kommentaren. Passt mal auf. Was haben wir noch? Spanien, Arbeitslosigkeit 25%. Ja, bla bla. Dann habe ich ein ARD-Videodossier gesehen, dass sich junge Israelis die KZ-Nummern ihrer Großeltern auf den Unterarm tätowieren lassen. Ist das eine gute Idee? Was sagt ihr dazu? Erkennt man die als solche? Nö. Naja, sie wollen halt die Erinnerungen bewahren. Es ist halt lebendige Gedächtnisstütze, Kultur. Ach, was soll. Naja, ist das übers Ziel hinausgeschossen? Nö, sollen sie machen. Manche stellen sich Opa und Oma in der Urne ins Wohnzimmer, neben Fernseher. Stimmt, ja. Und manche, ja, also, sollen sie doch. Ja, ich habe sogar gelesen, als ich mit meinem, vielleicht kommen wir noch auf das Thema, mit meinem Bus in Frankreich jetzt unterwegs war, habe ich gesehen, dass es an vielen Friedhöfen, wo man exklusiv Wasser zapfen kann als Camper, auch so Bücher ausliegen, wo sich dann Leute reinschreiben und da wir besuchen unseren Opa, der im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg da gefallen ist. Mhm. Und es gibt halt Menschen, die den Fett aus. Ist ja gut. Okay, was haben wir noch? Und es gibt Menschen, die legen extra Bücher dafür aus. Fukushima, so hier gibt eine Studie, die Fische sind viel verstrahlt, also angenommen, man geht davon aus, dass das weiterhin verstrahltes Wasser aus dem Unglücksreaktor ins Meer läuft. Außerdem ist bei den Amis Wahlkampf und will nochmal darauf hinweisen, dass du ja wahrscheinlich recht hattest, dass da ja Obama die erste Debatte quasi verloren hat, also wurde ja so gesagt und dass das offensichtlich Berechnung war, weil bei der zweiten war es gleich und die dritte hat er jetzt kilometerweit gewonnen. Ne? Aber ich muss dazu sagen, das ist nicht mein Verdienst gewesen, sondern es ist ist halt wirklich... Ach komm. Na, das kam wirklich aus dem Deutschlandfunk-Interview. Und da wurde wirklich halt geäußert, dass es Tradition ist, den ersten TV-Auftritt zu verlieren, um dann sozusagen aus einer geschwächten Position heraus stärker sich halt darstellen zu können. Also klingt logisch und ist auch, hat ja anscheinend auch funktioniert. Ja. Aber es ist halt nicht, kam von mir oder so. Ja, also kam von dir. Danke also schon, dafür, danke für den Einwurf. Deshalb nochmal die Durchsage an alle Amerikaner. Bitte wählt nicht Romney, gezeichnet der Rest der Welt. Dankeschön. Baby, we like it raw. Oh yeah, yes, baby, we like it raw. Come on, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah, hey. Give me the mic and I will take it away. The kung fu thing, bring them ready, bass with the crazy rapping. Done a Brooklyn, oh, done a Brooklyn. Yeah, I say big up all and the hip hop crew. Cause they selling dedicated to you, done a Brooklyn, done a Brooklyn. Oh baby, we like it raw. Yes, baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. We do. Yes, baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. We do. Yes, baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah, hey. Give me the mic and I will take it away. Yes. The Wu-Tang thing was the kung fu thing. Dirty old bastard with some crazy rapping in a Brooklyn. Big city. In a Brooklyn. Yeah, this. You better pick up all the hip hop crew. Cause them the smile dedicated to you in a Brooklyn. Yeah, man. In a Brooklyn. Hear this. East Coast. Like the boat. Bass like we can cut man shout. Gangly style. Sleep on a boat. Could I get bad and psycho? Shimmy, shimmy, yeah. Shimmy, yeah. Shimmy, yeah. Give me the mic and I will take it away. For sure you say I'm in a rapper band play. Shimmy on, shimmy yeah, shimmy yeah. Shimmy on, shimmy yeah, shimmy yeah. Give me the mic and I will take it away. For sure you say I'm in a rapper band play. Shimmy, shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Oh baby, we like it raw. We do. Oh baby, we like it raw. Oh yeah. Oh baby, we like it raw. Come on. Yes, baby, we like it raw. Like it's raw. Oh baby, we like it's raw. Yes, baby, we like it's raw. Yes, baby, we like it's raw. Genau, hat nämlich noch eine Märchenecke. Also pass auf. Und es war dein Jüngling geboren, klein und kümmerlich, doch mit unbändigem Appetit und Willen. So wuchs er heran, lernte, trainierte und wurde groß. Er erlebte viele Abenteuer und als er nach Jahren der Mühe soweit war, so wurde er wahnsinnig und begab sich, dass er auszog, die Welt und alle, die da sind, zu unterjochen. Und so wurde er auch genannt. Jochen. You know, I'm just trying to show appreciation. You know, I think you deserve it. You know what I'm saying? From all the doctors and the nurse and the patient. They didn't realize what was really in the room. They were looking at a star like a rocket to the moon. Now you're all grown, got that wiggle. Irgendwie müssen wir es dann hinkriegen, wenn dann Leipzig-Sache ist, Leipzig, das irgendwie dort aufzunehmen. Weil dann darf man endlich mal was trinken, ne? Ja. Stimmt, ja, man darf ja hier im Studio ja nichts trinken. Nee, darf man nicht. Das ist ja, das sind ja keine offenen Getränke. Nee, sind's nicht. Stimmt. of the subject. I'm not trying to treat you like an inanimate object. I'm just trying to say that you deserve an award, or much less you really, really need a round of applause. Come on. Gotta be something for me to dedicate. Yes, you're a queen, double that an empress, double that the fairy on the cake. What's your interest? I wanna know what makes you tick. Do you tire of those ignorant guys? They make you sick. They approach with no genuine love and affection, only looking for that lady. Alter, Jörg ist jetzt gerade live, oder? Wollen wir mal klopfen und winken? Wollen wir mal einen Jörg klopfen? Wir sind doch auch gerade live. Bei uns? Darfst du nicht klopfen? Only one initial that you carry on your pendants. Not trying to say that you're selfish. If it's yours, it's yours. That's why I give it up. I think that you should get a round of applause. Chauffeur driven drive, and I see your car pulling up slowly outside, and you step into the room through the big double doors. First thing I'm gonna give you is a round of applause. Blow, yeah. Hier mal den Anonymous Monsanto Track. Kennt ihr das? Also als Anonymous die Daten von Monsanto ins Netz gestellt hat, haben sie daneben so ein YouTube-Video gemacht. Okay. Und das war das. Drowning in lungs, bury their daughters and sons down in the mud. Place the blame with the fortunate ones. This ain't a made a profit from AIDS and armor. Just spray Vietnam when they bomb. Mutations for generations in places that they bombed. But escape to the states to evade law like December 3rd. Das ist halt eher so ein Shaker. Ja, genau. Das ist was für Frauen, die dann irgendwie zum Zugucken beim Tanzen. Besser, wir sind für Frauen sehr geeignet. Ja. Nee, das ist für Frauen zum Tanzen. Und natürlich gucken die Kopfnicker am Rand, die gucken dann natürlich zu. Weil der echte Hip-Hopper, der tanzt ja nicht. Der steht ja nur am Rande und guckt nickt. Zu und nickt. Genau. Und hält das Bier an der Hüfte. So. Er hip-hoppt eigentlich. Das haben wir auch ziemlich exzessiv betrieben damals. Du hast doch nur nicht getraut, mit Frauen zu tanzen. Ja, wir waren alle total schüchtern, auf jeden Fall. Da, das waren Zeiten. Aber so als echter Gangster, da traut man sich ja nicht so auch in die Öffentlichkeit, weil man könnte erkannt werden. Nee. Da steht man lieber am Rand im Dunkeln und nickt mir im Kopf. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, He was responsible but non-responsive. Didn't choose the same people. Lucifer knew the truth, but he called it a trade secret. Flew the coop and touched glue and paid off the bail easy. Supposed to be in hiding, but thanks to the DMV, the location of a snake, then it's still public information. Got with any car registration, so you ain't hard to reach. Running to the State Department, no justice, no peace. For the butcher up appalling all killer companies. RSVP for the cocktail party. I'll send you RSVP to 111 South Catalina Court, Vero Beach, Florida 32963. That's primary residence. Calling all cars, calling all cars. This is an APB mass murderer at large. Be on the lookout for a black Cadillac with the white man inside, sitting on big stacks. Yeah, calling all cars, calling all cars. This is an APB mass murderer at large. Schon wieder Zuschauerfragen. Ja, ja, na klar. Die Leitung brennt. Die Leitung brennt. Immer halt. Wie du das bewältigst. Du hast doch Leute, oder? Die das checken. Du machst das nicht persönlich. Ja, ja, auch mal ein großer Dank an meine Crew, die das alles macht. Ja. an Ingo, Jürgen, Jochen Unter. Ja, ja. Der wahnsinnige Jochen. Ja, ohne die wäre das ja alles nicht möglich. Was da alles dahinter steckt. Bekeimlich ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Das Team dahinter. Ich bin nur der Star. Er ist Moderator. Moderator. Ja, hier, Zuschauerfragen. Zack, schon wieder. Na klar, hier. Alfonso Miguel gibt Schlimmeres, schreibt. Was ist denn deine Lieblingsszene aller Star Wars Filme? Oh. Im Moment ist meine Lieblingsszene im, ich glaube, im zweiten Teil. Episode 2 oder? Also, nee, Episode 3 wahrscheinlich. Geht er rückwärts? Also, ja, ja, drei. Als sie im Schneesturm dieses komische Emu-Kamel oder was immer es ist. Weißt du, also, ein Jack. Nee. Es ist da, ihr habt ja Bilder, genau. Als es da erfriert und die sich da rankuscheln. Ja, rein. Und rein den Bauch aufschneiden und in die Gedärme kriegen. Das ist, glaube ich, der fünfte Teil, Episode 5. Dann ist es der. Auf jeden Fall ist das die Szene, die mir am längsten im Kopf geblieben ist. Und ich finde es auch witzig, auch eine gute Szene im vierten Teil in dem Sinne, quasi ganz zum Schluss, als dieses Superkreuzerschiff dann zerstört wird. Und die müssten ja da reinschießen. Ein super Sternzerstörer, will ich nur mal sagen. Warum ist man nicht einfach von oben rangeflogen, habe ich mich immer gefragt. Na warum? Warum? Na weil... Alter! Weil da... Im Weltraum gibt's keinen oben. Genau, ja, deswegen. So, als nächstes Angina Pectoris. Du bist ja jetzt angehender Pianist. Ja. Ne? Also du lernst das ja. Hat das irgendwie ein Ziel oder machst du das nur so aus Scheiß? Das Ziel ist komplette Ziellosigkeit. Wir machen das aus... Wieso wir? Also meine Freundin, die macht das auch. Wir nehmen Klavier. Freundin. Ich habe eine Freundin. Die so halb so groß ist wie er. Ladies da draußen. Er ist vergeben. Ja, wir machen das mit Konstanz und mit Ziellosigkeit. Wir lernen da jetzt alles Mögliche und wir entwickeln uns gerade in verschiedenen Richtungen so ein bisschen und hoffen, dass wir irgendwann vielleicht als Straßenmusikanten, als Sibylle und Eberhard... Endlich mal Geld verdienen. Nein, nicht am Geld verdienen, sondern etwas Kultur unter die Menschen zu bringen. Ja. Kultur kann man nie genug haben. Ja. Flachleger 69, ne? Schon wieder Flachleger 69. Ja, also jedes, immer. Jedes Mal schreibt er. Der schreibt Unmengen Fragen, ja. Ein großer Mann hat einmal gesagt, tut dir deine Hüfte weh, hast du Stimulanz im Tee? Wie kamst du drauf und wie viele Weiber hast du da ins Bett gekriegt? Weißt du das noch? Ich kann mich an den Spruch entsinnen, ja. Aber ich glaube, der war nicht sonderlich erfolgreich. Der ging um die Welt, Mann. Der ging um ja, die aber ich meine, im Sinne, irgendwelche Frauen ins Bett zu bekommen, ich glaube, das war nicht wirklich der... Das hat nicht viel gebracht, aber der war ein guter Brüller immer. Wir haben gut gelacht und... Wir lachen ja heute noch. Wir lachen heute noch drüber. Er hat bis heute überlebt. Alles klar, Musik. Das ist ein Kochi oder Kochi-Elit. Ach was. Also nicht der Kochi-Elit, sondern der Kochi-Elit. Mhm. Das kenne ich, glaube ich, von. Also, die hat jetzt das Lied gemacht bekommen. Nee, die hat es immer angehört und ich kannte das nicht. Ihr gehört das. Gehört ihr. Sie fand es super toll. Ich verstehe es bis heute nicht. Findest du nicht gut? Findest du nicht gut? Listen to me now. Das ist so wie das Lied von vorhin, so. Das ist abgehackt, ja. Ja. Ja. Ja. Hallo. People sing around. Now people gather around. Now people jump around. Get your freak on. ist ja auch kein Hip-Hop-Beat im klassischen Sinne. Es ist ja auch eher naja, Dancehall auch nicht, aber... Krütze vielleicht. Ja, Krütze. Na, es ist... Na, wir hören mal, was du dann bringst. Ja, wir hören mal, was du machst. Wir hören es mal an. Mal sehen, ob es uns gefällt. Mal sehen, der Community gefällt es bestimmt. Den Leuten da draußen. Ja. Ja, also ich kann damit wenig anfangen, nur ganz, ganz wenig. Ich höre mir das jetzt einfach mal an, bis zum Schluss. Du siehst mal an. Oder du redest einfach weiter. Und ich quatsch es einfach tot. Einfach drüber einfach reden. Einfach mal die ganze Zeit. Wie gesagt, Schnitt ist der Hit. Schnitt ist der Hit. Dann können wir Missy Elliott ja rausschneiden auch. Nee, nee, das schwenkt schon. Yes. Und? Schon besser geworden? Ich überlege die ganze Zeit, das sieht man, kommt dem Radio jetzt nicht so rüber, aber ich höre mir es wirklich an mit einem Ohr. Aber wie gesagt, ich kann nicht mal Kopfnicken dazu. Jo, machst du doch, siehst du, ist doch glatt gelogen. So ein Krampf einfach mal, um anzufangen, aber. Gelogen! Lüge! Es wird in den Kopf schütteln. Ja, das ist halt das eher. Ist ein, man schüttelt eher, ja. Man schüttelt eher, ja. Ein Knicker ist ein Schüttler. Nee. Schütteln. Er schüttelt auch. Er schüttelt. Das ist entweder ja, geil oder nee. Es geht nicht besser. Es geht nicht. Nee. Es geht nicht. Nee, geht nicht besser. Es geht nicht. Yeah. I'm telling you, boy. You're wasting your time on them. The good stuff's right here. Seen you when you walk in, stealing all the light. You're the type of guy that makes them fly girls fuss and fight. They can't love you more, not the way you wish you for. They go about it all wrong, only experts get it right. Still the world in my palm. Your chicken heat, front passenger seat, loading my arm. Who she with next? One of two clips in tennis specs. Dance floor, hot sex. My hands rubbing the breast. What am I saying, baby? Disco tech or disco tech? Either way, to miss my spray, just twist your neck. Now that you sing, you really want me. And those girls waste their time thinking they could possibly. Yeah, right. You want this, you don't want that. Hair girls, you don't want it back. And if you want the next one, you should repeat after me. This is the good stuff. You don't know this is that good stuff. looking at stars. Yeah, you know who we are. Clips, Khalees, Neptunes, Star Trek, I'll be back, baby. Good stuff. This is the good stuff. Ich will mein Geschenk. Oh ja, ich habe ein Geschenk für euch. Wie, für mich auch? Ich habe ein Geschenk. Und zwar ein jahreszeitentypisches Geschenk. Es ist kalt, es ist nass. Er hat einen Schneeball mit, oder? Den haut er uns jetzt in Nein, die Fresse. Nein, ich habe mit... Ich gehe in meine Wunschtasche. Oder nee, ein paar Eicheln. Ja. Ich habe mit Hustenbonbons, Original Krügerol. Boah. Und zwar aus dem Grunde, weil es eigentlich ein Ostprodukt ist. Du hattest gerade zwei. Warum tust du das eine wieder zurück? Das war für dich, oder was? Ja, das ist dann, wenn wir die eine schaffen, dann machen wir die andere auch. Okay. Und das wissen viele Leute bestimmt nicht. Krügerol ist ja ein super Ostprodukt und ist aber mittlerweile in Köln ansässig, weil es nämlich von Klosterfrau übernommen wurde. Das ist ja interessant. Ja, Mann, was hast du noch? Das ist auf jeden Fall ein, weil Winter ist und Hustenbonbons kann man immer gebrauchen. Und ich habe eine Schachtel After Eight mit. After Eight, oh. Weil mir das super gut schmeckt. Ja, das hast du wieder an uns gedacht, ja? Ja, ich habe an euch gedacht. After Eight, lecker. Also langsam, und diese Kombination von Minze und Minze, Hustenbonbon, die ist, denke ich, ungeschlagen. Die ich liebe, ja. Also Minze und Minze. Minze und Minze. Ah, Keimling ist keine Minze. Nee. Naja, also Keimling schon, Keimling. In Schokolade. Ich würde sagen, wir überlassen das mit den Geschenken nicht mehr den Gästen, sondern wir machen eine Liste. Ja, so ein Wunschzettel und dann müssen die Leute dann irgendwas sich dabei aussuchen. Dann können wir die lassen uns das Geld geben. Aber ich mag auch After Eight. Dann können wir ja, du kennst das ja als Psychologe. Also ich würde mal kosten. Soziologe. Das ist fast dasselbe. Konfrontationstherapie. Wir hören einfach nicht eher mit der Sendung auf, bis Keimling diese ganze Packung aufgegessen hat. Und sich danach übergeben hat. Danach wird es ihm schmecken. Oh, Minze passt einfach in den Schokolade. Das tut mir leid. Das ist komisch. Komischer Typ. Boah, und süß wie Hölle. Ich musste schon 5 Sendungen mit denen machen. Ach nee, 4. Ich habe auch noch was mit. Oh. Ich beschenke mich selber, warte. Kinderriegel! Ja, ich bin Kinderriegel. Schokolade passt einfach überhaupt nicht in. Du hast ja After Eight hier. Was ist ja euer Geschenk? Jetzt hab ich den Bonbon im Mund. Aber dankeschön. Also ich habe mich sehr gefreut. Danke. Gerne. Keimling, hast du dich sehr gefreut? So? Ich würdige die Geste. Ich weiß gar nicht, ob in Krügerol überhaupt Minze drin ist. Ich glaube nicht. Da ist Minzöl drin. Hm. Ja. Ja. Aber dann jedenfalls. Ist alles gut. Kölsche Bonbons. Hm. Nee, naja, zur Hälfte. Ich glaube nur. Ach, Scheiße, jetzt schmeckt der Kinderriegel nach After Eight. Es ist so penetrant auch. Kinderriegel, ja, ich sag dir jetzt. Gut, ne? Finde das total lecker. Was? Du musst wirklich After Eight mit Kinderriegel essen. Ja, oder ohne Kinderriegel. Scheint das nicht schon nicht. Ich müsste jetzt meine mitgebrachten Lieder hier finden erstmal. Das ist halt, wisst ihr, da kennt er sich aus, das ist sein Metier. Ja. Wir können ja mal mit Lauryn Hill anfangen. Ja, weil die haben wir schon da. Und das Video dazu fand ich auch super cool mit der scratchenden Platte. Super gut. Edding, hast du hier Hintergrundinfos oder willst du noch was? Du kannst es anmoderieren, wenn du magst. Oh, Lauryn Hill with Doo-Wop, glaube ich, heißt es. Und geht los. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like. Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo, it's about a thing. Yo, feel real good when your hands in the air and lick 2 shots in the atmosphere. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, but give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give a so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck, saying you're a Christian. A Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, win, win, come again. With his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they defend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking home, breaking out. You wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. Man muss ja zugeben, eigentlich habe ich schon Abhock nur eingeladen, weil ich was mit Hip-Hop machen wollte. Aber da ja. Kopfnicker. Da und jetzt merkt man auch schon, wie es. Das Nick muss mich auch überhaupt nicht aufreden lassen. Es nickt. Ja. Ja, jetzt kannst du weiter. Kannst du mir einfach reinlabern. Willkommen in der Abhock und Eric Show. Ja, ja. Wir sind ihre Gastgeber. Ich suche mal inzwischen weiter die nächsten Lieder raus. Ich finde, die hat einfach eine super gute Stimme auch. Ja. Und da kommt beim Refrain einfach auch gut rüber. Ja. Und deshalb, ich habe noch jemanden mitgebracht, der auch eine super gute Stimme hat. Eigentlich die auch eine super gute Stimme hat, weil es auch eine Frau ist. Und es ist nicht Missy Elliott. Eher so Soul R&B. Aber auch so zum Mitnicken, Wippen. Love you more than me. Eigentlich dieses Jahr wieder zum Briefkasten sprengen. Da war ich auch schon gefühlt 20 Jahre nicht mehr. Weiß gar nicht, ob der mein Opfer, ich hatte jedes Jahr immer ein Opfer, dem ich regelmäßig auch kontinuierlich den Briefkasten gemacht habe. Also ja, nicht du, ne? Also das virtuelle Du, das will ja auch keiner tun, Briefkästen sprengen. Ich verurteile sowas auch, weil das ja Zerstörung ist. Genau, aber mal angenommen hättest du also immer ein Opfer gehabt. Ja, immer dasselbe auch, weil ich finde, es ist wichtig für Menschen, dass es Kontinuität gibt. Tradition. Ja. Tradition. Man kann sich dann darauf einstellen, man hat dann schon 1. Januar einen neuen Briefkasten da. Man ist quasi nicht unvorbereitet getroffen. Nee. Da finde ich, ist eine faire Angelegenheit. Aber, weil natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob der Mann oder das, den Briefkasten, ob es das heute noch gibt, weil das jetzt in der Hip-Hop-Zeit ja war und das ist schon gefühlte 27 Jahre her. Wahrscheinlich sind sie jetzt alle so objektophil und da macht hier noch mehr was kaputt. Ja, und mittlerweile haben wir ja alle E-Mails und... Was haben E-Mails? Achso, wegen Briefkästen. Es gibt dann nur virtuelle Briefkästen und ich weiß nicht, ob das jemand noch benutzt überhaupt. Ich habe nicht mal einen Briefkastenschlüssel. Das Äquivalent wäre, Viren zu verschicken per E-Mail. Oh ja, gute Idee. Immer den gleichen. Immer dem gleichen. Ich habe übrigens auch einen Briefkasten, aber da ist nie was drin. Außer Werbung, Reklame. Oh. Aber ich krieg nie irgendwie. Vielleicht hast du den falschen Kleber angeklebt. Anstelle dieses. Vielleicht hast du nicht draufgeklebt, bitte keine Werbung einschmeißen, sondern bitte keine Briefe einschmeißen. Das könnte. Vielleicht hast du keinen Namen dran. Ich sag dazu erstmal nicht. So sieht er immer aus. Ich öffne mich hier, wisst ihr? Ich breite mich hier aus, aber. Ja. Breite mich aus? Nein. Du breitest dich so aus. Du bist ein Platz weg. Ich biete mich da. Nee, auch nicht. Du wärst Einblick. Ich lass die blicken. Ja, du als Pathologe, was sagst du denn dazu? Zu was? Zu der Musik, die ich euch mitgebracht habe. Ich bin hier übrigens der Moderator. Aber er ist Pathologe oder Soziologe oder. Sehr romantisch. Ja. Bestehen und schätze, ja. Er ist ein Ästhetologe. Ein Ästhetologe. Du bist Quatschdoktor. Dankeschön. Das hast du so lieb gesagt. Und freust du dich über mein Gastgeschenk? Musikalisches Gastgeschenk, wenn du schon eins wegschreibst. Ach so, das musikalische. Ja, super. Geiles Ding. Can do for me. 3, 4, 5 can do for me. 6, 7, 8 can't do it for me. 9, 10, 11 can't do it for me. 12, 13 can't do it for me. 14, 15 can't do it for me. It can't do it for me. I got so many. Ich habe noch ein Lied mitgebracht, wirklich aus der Hip-Hop-Zeit, Guru. Das ist jetzt mal wirklich Hip-Hop, oder was? Jetzt mal wirklich Hip-Hop, ein Hip-Hop-Lied. Hast du mal mitgebracht? Habe ich noch gefunden, das hat es überlebt, meine ganzen Datenspielereien. Das ist es wert, dass es heute hier gespielt werden kann. Is this really the end, or is it a new beginning, a new reality? So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. Scooby-Doo-Wah, Scooby-Doo-Wee. Like a jazz player, I improvise wisely. Free with the style, I flow like the Nile. But remember, don't mistake the smile. Deep-rooted is my rhyming, like ancient African grills. Precise is my timing, but let me get to the essence of what I'm saying here. Too many blood red streets with bodies laying there. The systematic fanatics are at it again, trying to kill me and all of us, my friend. But don't bend to the mental strain. Against all odds, we must strive for essential gains. Be true to the life the Lord gave you, and that's a message from the lifesaver. The lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. I am the lifesaver. A more intelligent man to squash a fight than to set one off. Knowledge I'll let some off, 'cause nowadays everybody's a killer. And as for me, no other MC is iller. But still a thorn scrapes my heart when I see another life that's been torn apart over nonsense. No law, no order, it's evidence that the money only takes precedence. 'Cause everybody wants power, while the innocent are born or die during every hour. I scour as I look upon evil, but I muster the strength to spark awareness in my people. And we will learn to respect our neighbors. Another message from the lifesaver. The lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. So many misconceptions, so many evil deceptions. I've come to give direction, for I am the lifesaver. People talk about the Armageddon, and nowadays everyone you know is packing lead, son. Each day's another test. Ayo, I better do my best, 'cause a lot's riding on my chest. So when I lead you to the water, you best know how to swim across so you can reach the border. It's international, the message and the flavor. So here's some more important words from the lifesaver. C'est bon. Écoute the lifesaver. Non, tous mes potes, écoute bien. Écoute bien, écoute the bien. The lifesaver. Garçon, fâché. Meine lieben Leute, ich bedanke Timing. Mich. Ja. Schatzel. Schatzi, ich bedanke mich, dass ihr es wieder hierher geschafft habt. Also der eine wieder, der andere zum ersten Mal. Gerne, gerne, gerne. Ich habe mich gefreut, da zu sein und euch etwas musikalisch unter die Arme greifen zu können. Achso, und wann zocken wir Borderlands eigentlich? Borderlands 2. Wann zocken wir das? Mitte November, würde ich sagen. Mitte November. Hab ich Zeit. Abhock, du? Ja. Ja. Ja. Alles klar. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.